Meine lieben kleinen und großen Freunde. Hallo, hallo, ihr Radio, das macht die Menschen lebensfroh. Vom Küste, der Zitro, in Leidenschaft ein junges Herz für Radio. Hallo, hallo, das Mikrofon kennt selbst der kleinste Freund.